Sound 5. Alle Sounds erkannt und zugeordnet? Dann die Teilnahmekarte komplett ausfüllen und bei uns abgeben. Wir drücken die Daumen.